00R und die gestohlene Krone. Viel Spaß! Matrose Tom. Aye, Captain Antoine. Voller Kraft voraus! Alle Mann an Bord, Captain. Matrose Janni, gut gemacht. Mach mal weiter so. Die Schiffsmotoren laufen alle reibungslos. Matrose Lionel, dann ist es ja gut. Die Schiffkoordinaten sind eingegeben in den Bordcomputer. Alle Anzeigen im grünen Bereich. Der Kreuzer Südwest. Auf dem Weg nach Union. Liebe Passagiere, wir freuen uns, die Mannschaft des Südwestkreuzers an Bord unseres Luxusschiffes. Wir haben ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm für Sie, wie unsere Bowlingbahn, unserem Pool, unserem 5-Sterne-Restaurant, unserem Kino und unserer Disco. Wir freuen uns, dass Sie auf unserem Schiff sind. Für weitere Informationen steht Ihnen unser Personal zur Verfügung. Und übrigens, vergessen Sie nicht, heute Abend wird die neue Queen auf unserem Schiff gekrönt. Wir wünschen euch eine gute Reise. Wenn ihr die Krone nicht besorgt, dann seht ihr eure Kinder nie wieder. Wir werden euch die Krone bringen. Nur tut unseren Kindern nichts. Wir wollen unseren Kindern hören, ob es ihnen noch gut geht. Sonst werden wir die Krone nicht stehlen. Ihr habt keine Forderungen zu stehlen. Beschafft die Krone oder ihr seht eure Kinder nie wieder. Wir müssen unseren Auftrag erfüllen und sonst sehen wir unsere Kinder nie wieder. Haben wir das Material zum Einbrechen? Laserspray ist da. Und die Bohrmaschine ist auch da. Dynamit auch vorhanden. Sicherheitshandschuhe sind auch da. Lass uns an den Tresor ran. Heute ist mein großer Tag. Ja, heute ist ihre größte Zeremonie. Sie werden zur Queen gekrönt. Ja, das werde ich. Das Volk wird mir zu Füßen knien. David, das Laserspray. Die erste Hürde haben wir genommen. Jetzt müssen wir nur noch den Tresor knacken. Tim, starte die Bohrmaschine. Wird gemacht, Sir. Der Tresor ist geknackt. Ich habe so ein schönes Kleid für die Zeremonie. Sie werden die wunderschönste Frau auf diesem Schiff sein. Eure Majestät. Was für ein Prachtstück. David, pack die Krone ein. Okay, wird gemacht, Tim. Oh mein Gott. Die Krone ist weg. Ich aktiviere den Alarm, Eure Majestät. Eure Majestät, Sie haben mich gerufen. Agent 00R, wir haben einen Auftrag für Sie. Die Krone wurde gestohlen. Wir brauchen den besten Mann für diesen Auftrag. Und das sind Sie, Agent 00R, des britischen Geheimdienstes. Agent 00R steht zu Diensten. Spang, komm her! Da ist eine Spraydose. Damit haben die bestimmt die Laserstrahlen deaktiviert. Spank, nimm die Fährte auf. Ah, es geht also in die Schiffsküche. Da sind sie wohl durchgekommen. Jetzt geht's raus und wir sind schon im Bowling Center. Wo sie wohl hinwollen? Also es geht hoch aufs Deck. An dem Pool sind sie wohl auch vorbeigekommen. Sie haben es bis zur Brücke geschafft. Habt ihr die Krone? Hier, die neuen Koordinaten. Kommt zum Labrador Meer. Dort ist die Übergabe. Tut unseren Kindern bloß nichts an. Tut, was wir euch sagen, sonst seht ihr eure Kinder nie wieder. David, bring das Dynamit an. Dynamit ist angebracht, Sir Mohammed. 3, 2, 1. Hände hoch und keine Bewegung. Keiner spielt hier den Helden. Und dann kommen auch alle lehnend raus. Captain, Terroristen auf der Brücke. Matrosen, verhalten Sie sich ruhig. Captain, wir können Sie aufhalten. Halt's Maul! Ah! Matrose Janni wurde verletzt. Kümmern Sie sich um den verletzten Matrosen. Leisten Sie erste Hilfe. Hier sind die Koordinaten zum Labradormeer. Gib sie ein oder noch ein anderer wird verletzt. Matrose Lionel, tu, was er sagt. Ei, ei, Captain. Hier ist irgendwas faul, Spanky. Und zwar, sie haben den Kurs geändert. Es geht zum Labradormeer. Wir haben die Koordinaten erreicht. Jetzt habt ihr, was ihr wollt. Gib die Jetskis her. Matrose Lionel, tu, was sie sagen. Springt drauf. Tim und David, springt auf die Jetskis. Einen von den Terroristen kriege ich sicher, Captain. Mohammed, einer der Matrosen hat mich erwischt. Geht schnell. Ihr müsst unsere Kinder retten. Wir müssen David hier lassen, Mohammed. Alles klar, Tim. Endlich haben wir es bis zur Brücke geschafft. Spanky, wer ist der Captain? Was ist hier vorgefallen? Die Terroristen sind mit den Jetskis und mit der Krone abgehauen und sind auf die Insel Mando geflohen. Aber wir haben einen von den Terroristen erwischt. Wir wurden gezwungen, die Krone zu stehlen, weil unsere Kinder entführt wurden. Und nur mit der Krone bekommen wir sie wieder zurück. Es blieb uns anderes übrig. Wir wollten nur unsere Kinder retten. Nick Podolski, mach den Heli bereit. Ohne den Heli schaffen wir es nicht, die Kinder und die Krone zurückzuholen. Der Helikopter ist bereit, 00R. Bang, spring auf. Hier ist die Krone, aber gib uns unsere Kinder zurück. Keine Angst, Kinder, wir befreien euch. Erstmal die Krone. Und dann die Kinder. Hier habt ihr die Krone. Endlich haben wir die Krone, die gehört jetzt uns. Sie haben uns verarscht, Johnny. Verschwinden wir. Ab zum Motorboot. Die Gangster lassen wir nicht davonkommen. Nick, schieß das Motorboot ab. Wird gemacht, Boss. Mist! Unser Motorboot ist abgeschossen. Lass uns die Jetskis nehmen. Mist, die wollen mit den Jetskis abhauen. Spank, das ist ein Auftrag für uns beide. Spank, spring vom Heli. Halt die Gangster auf. Was ist das für ein Ungeheuer? Hilfe, Hilfe! Wir ergeben uns. Hier, die Krone, wir wollen sie nicht. Pfeif den Köter zurück. Den haben wir es gezeigt. Super Job, Spank. Ich bin so glücklich. Ich habe meine Krone zurück. Ja, Eure Majestät, Sie sind endlich die Königin. Danke, Papa, dass du mich gerettet hast. Du bist mein Ein und Alles. Für dich würde ich alles tun. Ich bin so glücklich. Wir sind wieder zusammen. Ich bin froh, dass du wieder zurück bist. Dieser Fall war eine harte Nuss. So ein schweren Fall habe ich lange nicht mehr erlebt. Wie siehst du das, Spank? Ihr hattet Glück, dass ihr eure Kinder wieder habt. Und dass die Queen euch freigesprochen hat. Matrose, das war super. Let's have a party. Yeah! Das war das Hörspiel 00R und die gestohlene Krone der Klasse 3C 2010-2011. Das Hörspiel entstand im Rahmen des Hörclubs der Grundschule Südwest. Die beteiligten Kinder waren David, Tom, Chiara, Christina, Nick, Tim, Nico, Robert, Mohammed, Janni, Matteo, Elisa, Antoine, Helena, Fabian, Lionel, Vanessa, Kesa, Kausa, Sebastian und Khalid. Einige Töne sind von www.freesound.org. Die Musik ist von Amartor Shishina mit dem Titel Rainy Evening, Dark Night. Die Musik steht unter einer CC-Lizenz. Das Hörspiel steht ebenfalls unter einer CC-Lizenz.